Ihr bleicher Leib im Wasser verfaulet war, geschah es sehr langsam, dass Gott sie allmählich vergaß. Ist ihr Gesicht, dann die Hände und ganz zuletzt war sie Aas in den Flüssen mit vielem Aas.